Meine Damen und Herren, was ist der politische Gehalt einer philosophischen Theorie? Was ist politisch in einer Theorie? Und wie kann man es begreifen, wenn man sagt, diese Theorie ist politisch und die andere ist nicht politisch? Es ist häufig so, dass diese Fragen nicht bewusst gestellt werden an ein philosophisches System, sondern jedenfalls nicht von den Begründern dieses philosophischen Systems, häufig von denen, die sich dann als Schülerinnen oder Schüler daran orientieren, ob sie damit etwas politisch anfangen können oder nicht. Ich will das einmal am Beispiel des 19. Jahrhunderts erläutern, an der Hegelschen Philosophie im Vormärz. Selbstverständlich ist die Hegelsche Philosophie insbesondere in ihren Rechtsteilen, also in der Grundlinie der Philosophie des Rechts, eine Philosophie, die auch ihren politischen Status beansprucht. Wie Hegel insgesamt sich seit der frühesten Zeit immer mit politischen Verhältnissen befasst hat. Er hat über die Schweizer Verhältnisse Schriften verfasst, er hat über die Landstände in Baden-Württemberg Schriften verfasst. Man hat sie zusammengefasst zu der sogenannten Jenenser Realphilosophie, eine ganze Reihe von Schriften, wo er sich explizit mit politischen Verhältnissen auseinandersetzt. Aber ist das die Substanz, die politische Substanz der Hegelschen Philosophie? Man kann heute im Nachhinein sagen, mit Sicherheit nicht. Dort, wo sich Hegel direkt auf das Politische bezieht, ist seine Wirksamkeit begrenzt, um nicht zu sagen, überhaupt nicht vorhanden. Und dort, wo das Politische in der Struktur des Denkens enthalten ist, also zum Beispiel im Begriff der Vernunft oder der Freiheit oder der Autonomie, ja sogar im Blick auf bestimmte Kategorien und Begriffe der großen Logik, der Sprung von der Freiheit oder der Sprung von der Notwendigkeit, vom Reich der Notwendigkeit ins Reich der Freiheit, kommt aus der großen Logik. Das ist der Sprung von der Objektivität der Verhältnisse ins Reich der Subjektivität. Das greift jemand wie Engels auf. Es stellt sich also hier in der Behandlung der Frankfurter Schule die Frage, was ist politisch daran, in dem Konstitutionalisierungsprozess dieser Theoriebildung? Wenn ich an die letzte Sitzung anknüpfe, kann ich schon einige Negativbestimmungen als Antwort geben. Die Frankfurter, dieser Kreis von Intellektuellen, von Philosophen, von Wissenschaftlern, die das Gefühl haben, dass die europäischen Gesellschaftsordnungen in Umbrüchen begriffen sind, begeben sich auf die Suche nach einem philosophischen Orientierungssystem, das ihnen ermöglicht, das, was vor ihren Augen abläuft, besser zu begreifen. Sie sind davon überzeugt, dass es eine Art Eigensinn theoretischer Reflexion gibt. Und dass gerade dieser Eigensinn in der theoretischen Reflexion besser begreifbar macht, womit wir es in den Weltverhältnissen zu tun haben, als das bekennende Identifizieren mit politischen Positionen, die außerhalb der Theorie liegen. Die Bekenntnisfurcht dieser Theoretiker ist sehr stark. Das heißt, sie haben vielleicht auch individuell Angst, sich einzulassen auf bestimmte politische Parteien, Gruppierungen, Kämpfe. Sie sind aber auch der Auffassung, dass die Theorie selber ein Kampfplatz ist und nicht ein friedliches Gelände, auf dem man sich austauscht, auf dem Wissen akkumuliert wird, auf dem etwas gemacht wird, was dann erst von außen das bekommen muss, was es politisch macht. Wenn das so wäre, hätte es guten Sinn, dass die Frankfurter sich mit politischen Parteien nicht identifizieren. Es zeigt sich im Nachhinein, dass die zwei institutionellen Standbeine, kann man sagen, der Frankfurter Schule, das Institut für Sozialforschung und dann, worüber ich noch kurz sprechen werde, die Zeitschrift für Sozialforschung, dass in beiden der Versuch gemacht wird, Philosophie für unsere Welt zu gewinnen als ein Begriffsvermögen, als ein begreifendes Vermögen, dass das Wissen der spezialisierten Wissenschaften nicht ausgliedert, sondern in sich aufnimmt. Das ist der Grundton der Rede, der Gründungsrede von Horkheimer, in dem die Kooperation mit den Wissenschaften entwickelt wird. Und zwar auf der Grundlage eines bestimmten Begriffs philosophischer Tradition. Also ist diese Theorie angelegt sehr früh und das bleibt auf einen kooperativen Arbeitszusammenhang. Aber nicht in der Summierung der einzelnen Erkenntnisse von Fachwissenschaften, sondern in der Reflexion darauf, was das Neue dieser Theorie ist. Das heißt, sie bemühen sich um die Frage, was ist traditionelle Theorie und was ist kritische Theorie. Kritische Theorie ist jener Begriffs- und Symbolzusammenhang, der gerade sich nicht bescheidet mit dem bloßen Begreifen der Welt. Ich habe das anhand der Feuerbach-These gesagt, es kommt darauf an, die Welt zu verändern. Aber nicht unter Opferung der Interpretation, nicht unter Opferung des Eigensinns der kritischen Reflexion. Was ist also Philosophie in der heutigen Zeit, einer gebrochenen Zeit, einer Zeit, in der die Metaphysik zwar mit ihren Anforderungen an die Wirklichkeit noch weiter existiert, aber selber kein verbindliches System mehr sein kann. Deshalb verteidigt Horkheimer an einer Schrift die neuesten Angriffe auf die Metaphysik, sind nicht so gemeint, als würde man die alte Metaphysik wieder beleben, sondern Metaphysik kann man nicht bekämpfen, äußerlich, durch traditionelle Theorie, sondern Metaphysik, und das ist jetzt das Gesamtprogramm dieser kritischen Theorie, kann man nur durch Verwirklichung aufheben. Und nicht, indem man rationellere Methoden anwendet, um sie als nicht realitätsgemäß zu denunzieren. Der Aufhebungsaspekt ist ein entscheidender in der kritischen Theorie. Es geht also hier darum, eine Form der Theorie zu entwickeln, in der die Spezialisierung der Einzelwissenschaften nicht mehr ein Sonderdasein führt. Das ist ein gewaltiges Programm, das hier angedeutet ist. Wir wissen, dass die Enzyklopädie der Wissenschaften, überhaupt Enzyklopädie, immer der Versuch gewesen ist, das aufgeklärte Wissen aufzusammeln, zu dokumentieren. Der große Ansatz von D'Alembert in der französischen Aufklärung, in seiner Einleitung zur Enzyklopädie, nicht, ist die Aufsammlung des Wissens, aber es ist schlicht der Aufklärungszusammenhang. Man kann auch sagen, der antireligiöse, antitheologische Aufklärungszusammenhang, der diese Enzyklopädie zusammenhält. Ob es Diderot ist oder Rousseau, der damals noch über Musik schreibt, oder Voltaire oder andere. Aufklärung, Vernunft ist es. Die Wiederherstellung der Natur ist gleichzeitig die Wiederherstellung der Vernunft für diese Aufklärer. Sie haben einen klaren Leitbegriff in der substanziellen Vorstellung von entscheidungsfähiger und erkenntnisfähiger Vernunft. Das hält diese Enzyklopädie zusammen. Ein großartiges Sammelwerk, aber keine bloße Ansammlung von einzelnen Wissensbestandteilen, sondern die Grundidee steckt in allen diesen zahlreichen Beiträgen. Diese Vernunft als Leitgedanke gibt es nicht mehr für Horkheimer und Adorno. Sie durchherrscht auch nicht die einzelnen Wissenschaften. Sie können sie auch nicht, indem sie die Wissenschaften zulassen, aus diesen methodischen Spezialisierungen wieder herausholen und zusammenfügen. Es ist ein eigener Prozess der Identitätsbildung notwendig, der theoretisch weitreichende Folgen hat. Und ich möchte zurückgehen auf ein Wort des Philosophen Whitehead, der einmal gesagt hat, positivistischen Philosophen Whitehead, der einmal gesagt hat, die ganze abendländische Geschichte der Philosophie besteht aus Fußnoten zu Plato. Natürlich eine Übertreibung, aber so schlecht wiederum nicht, dass bestimmte Probleme immer wiederkehren. Was ist das Verhältnis zwischen Idee und Wirklichkeit, Metaxis, Teilhabe an den Ideen, und vieles schwirrt und kehrt wieder in allen Philosophien. Ich möchte diesen Gedanken aufgreifen und sagen, man kann das Denken des 20. Jahrhunderts als Inbegriff der Fußnoten zu Marx betrachten. Das sind Fußnoten zu Marx. Es gibt keine Theorie im 20. Jahrhundert bis in die 80er Jahre hinein, die nicht Marx kommentiert, abwehrt, affektiv, abwehrt. Das geht bis zu Joachim Fest hin. Auch er kommt nicht drum herum, sich mit Marx nochmal auseinanderzusetzen. Und diese Marx-Töterei ist chronisch für den Geisteszustand unseres Jahrhunderts. Das ist gewiss nicht zufällig. Und für Horkheimer und Adorno war, wenn ich dieses Bild einmal nehme, das sie nicht, natürlich nicht gebrauchen, diese Frage, wie lässt sich die marxische Theorie selber als Produktionszusammenhang weiterentwickeln? Ein entscheidender Punkt. Was ist das eigentliche Produktionsvermögen dieser Theorie? Und wie können wir sie nutzen als Begriffszusammenhang für eine sich wandelnde Welt? Das ist ja der materialistische Ansatz der marxischen Theorie, dass sie kein geschlossenes System von Begriffen und Erkenntnissen mehr zulässt, weil sie davon ausgeht, dass materialistische Geschichtsauffassung bezeichnet die Offenheit der Entwicklung. Die Welt ist nicht, wenn sie begriffen ist, in ihrem Zustand auf diesem Niveau zu halten. Sie verändert sich unter unserem Blick. Das ist der Impuls von Kritik bei Marx. Das ist Kritik der politischen Ökonomie. Deshalb Kritik, materialistisch gewendet, das eigentliche Zentrum, Produktionszentrum der marxischen Theorie ist, was auch dazu führt, dass die erwarteten positiven Aussagen darüber, wie die Welt dann eigentlich sein soll oder erwartungsgemäß sein kann, mager ausfallen. Du sollst dir kein Bild machen. Dieses jüdische Bilderverbot bestimmt auch die marxische Theorie. Man soll sich nicht das tausendjährige Reich des Sozialismus ausmalen, heißt es in der ersten Rezension des Kapitals, geschrieben von Engels, mit Sicherheit abgesprochen oder vielleicht sogar gemeinsam formuliert. Wer hier Panazeen erwartet, das sind wohl Wundermittel oder Heilmittel, wer sie spitzt, hier das tausendjährige Reich des Sozialismus entfaltet zu sehen, der wird enttäuscht sein, wenn er dieses Buch liest, das Kapital. Der ist auch enttäuscht. Was bleibt, ist Kritik an den bestehenden Verhältnissen. Es wird nichts darüber gesagt, wie die neuen aussehen werden. Das ist ja die Chance dann des utopischen Sozialismus aller Schattierungen, dass sie diese Leerstelle besetzen. Und natürlich war es für den einfachen Arbeiter zu wissen, was danach kommt. Der Intellektuelle kann sich immer noch vorstellen, also es wird nicht schlechter sein als jetzt. Aber für den kämpfenden Arbeiter ist es schon wichtig, eine Vorstellung zu haben, was ist denn jetzt die kommende Gerechtigkeit, wenn Ungerechtigkeit das bestimmt, was die Gesellschaft ausmacht. Horkheimer und seine theoretischen Kampfgenossen, wenn ich es so neutral ausdrücken will, laborieren an der Frage, wie ist marxisches Denken ins 20. Jahrhundert zu bringen, ohne dass es zu Legitimationsformeln herunterkommt. Ohne dass es Legitimationswissenschaft wird. Das heißt, dazu dient, mit Zitatkartellen zu arbeiten, wie es dann immer stärker im Stalinismus der Fall ist und in der Nachbildung der kommunistischen Parteien im Westen dann auch. Man hat einen Sachverhalt erkannt, wenn man ein Marx-Zitat gefunden hat, das darauf passt. Und wenn man es nicht findet, ist es schlecht für den, der darüber nachgedacht hat. Das heißt, die Ausgrenzungswut, die auch bestimmt hat, das Denken dieses offiziellen Marxismus verschiedener Prägungen. Da unterscheidet sich dann die trotzkistische Variante von der stalinistischen so entscheidend nicht. Ich will die Trotzkisten, die sich vielleicht da betroffen fühlen, ihnen nicht nachsagen, dass ihr Denken, marxisches Denken, viel lebendiger ist. Aber was den Ausgrenzungsblick betrifft, ist der genauso geschärft gewesen wie bei den Stalinisten. Sie haben nicht die Möglichkeit gehabt, sie zu vernichten, die Ausgegrenzten. Der Abgrenzungsblick ist tödlich gewesen für viele Generationen innerhalb dieses offiziellen Marxismus, mit dem es die kritische Theorie zu tun hatte. In Deutschland weniger, wo eben der Marxismus, Leninismus, kommunistische Parteien nicht an die Macht gekommen sind, aber eben doch bis zu dem Punkt, dass selbst die Nazis als Hilfsmittel benutzt wurden, Revisionisten, Subjektivisten und wie sie alle heißen, Utopisten, ans Messer zu liefern, nach Moskau gelockt wurden, als Spione verurteilt wurden. So. Diese Tragödie ist jetzt nicht Gegenstand. Es ist eine Ausgrenzungstragödie in einem orthodox gefrorenen Marxismus des 20. Jahrhunderts mit schweren politischen Folgen und mit großen persönlichen Folgen für die Einzelnen. Horkheimer und Adorno haben das gleichsam instinktiv wahrgenommen, dass der Marxismus seine moderne Qualität als Wissenschaft verliert, wenn sie sich in diesen Legitimationszusammenhang von Verfügungen ergibt. Wenn diese Theorie gleichsam sich anbietet, in die Praxis umgesetzt zu werden. Und das ist nun ein entscheidender Punkt. Was ist das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis? Was ist das Wahrheitskriterium? Der Marxismus ist ein System, das begriffen wird als eine Summe von Wahrheitsaussagen, die alle dazu dienen, in die Praxis umgesetzt zu werden. Das marxische Denken wird verstanden als eine Anleitung zur Praxis im orthodoxen Leninismus, der auch konsequent in den Stalinismus eingeht. Die Brüche sind nicht so groß. Und es ist für Horkheimer und seine Freunde jetzt die Frage, sind wir imstande im 20. Jahrhundert Kritik der politischen Ökonomie und der Begriff Kritik, kritische Theorie und Kritik der politischen Ökonomie sind synonym bei ihm, sind praktisch dieselben Begriffe. Kritik ist, das ist auch in einer Fußnote, in traditioneller und kritischer Theorie festgehalten, sind aufeinander bezogen. Da sind gleich bedeutend. können wir die marxische Theorie unter veränderten politischen und geistesgeschichtlichen Bedingungen für eine Erkenntnis der modernen Welt nutzen. Und sie sagen, wir können sie nicht nutzen, wenn wir erstens uns darauf einlassen, gesonderte Entwicklungslinien innerhalb dieser Theorie getrennt von den erfahrungswissenschaftlichen Erkenntnissen zu befolgen und zu folgen. Denn sie sehen sehr früh ein, dass das, was ich als Fußnoten bezeichnete, in den Fußnoten sich die wirklichen wissenschaftlichen Neuerungen aufhalten. Während das marxische Denken in diesem orthodoxen Zusammenhang ja bis 1989 in der Akademie der Wissenschaften der DDR aufbewahrt wird, aber absolut folgenlos, das heißt ohne Integration, ohne Eingehen auf die Entwicklung der modernen Wissenschaften. Und das beginnt sehr früh. Zwar gibt es ein geniales Werk von Engels, Dialektik und Natur, so hieß der ursprüngliche Titel. Es ist eine Sammlung von Fragmenten, großartige Auseinandersetzung mit der modernen Naturwissenschaft von Engels, 1927 in Moskau entdeckt und mit dem Titel versehen Dialektik der Natur. Und hier sind sogenannte Grundgesetze festgehalten. Grundgesetze, die unveränderbar sind und die jetzt als Gerüst dienten für die Interpretation der modernen Naturwissenschaft. Auf der Folie dieses Vorschlags von Engels, wie gesagt, das sind Fragmente, Auseinandersetzungen mit Helmholtz, mit Meyer, Robert Meyer, die ganzen Energiesätze werden kritisiert, dialektisiert, auch auf Hegel zurückgegangen. Also sehr produktive Ansätze einer dialektischen Interpretation von Naturwissenschaft werden in der Sowjetunion zu einem Gerüst von dialektischen Grundgesetzen, die jetzt angewandt werden auf die moderne Naturwissenschaft und Mathematik. Der erste, der da ausgegliedert wird, ist Einstein. Denn natürlich beschäftigt sich Engels mit der Newtonschen Physik. Der kennt ja nicht die Relativitätstheorie. Und er kennt natürlich auch die weiteren Entwicklungen, gerade die Physik macht in den 20er Jahren gewaltige Entwicklungen durch. Man kann sogar sagen, dieser Kreis um Heisenberg, Max Born, Niels Bohr, Einstein, viele dieser Physiker aus den 20er Jahren begründen eine neue Sichtweise der Natur, wird, wenn Sie einmal die Schriften aus dieser Zeit nehmen, haben Sie nur Ausgrenzungen. Nichts wird aufgenommen. Nichts wird integriert in das marxische Denken, sondern es verläuft parallel. Umgekehrt. Dadurch haben natürlich die Physiker und diese Leute, also sehr philosophisch hoch begabte Leute wie Max Born und Heisenberg, auch gar nicht das Bedürfnis, bei Marx nachzulesen. Wenn das so ist, dann kann nichts daran sein, was produktiv für die Wissenschaft ist. Das heißt, es ist eine Rückkopplung. Die nehmen dadurch auch diesen kritischen Materialismus nicht auf, die Einzelwissenschaft. Oder sie haben die Entstehung der Freudschen Theorie in dieser Zeit. Traumdeutung und viele andere Dinge entstehen in der Zeit, in der allmählich sich so etwas, Traumdeutung früher, herausbildet, wie eine, ja, die psychoanalytische Dimension der Subjektinstanzen, die nicht mehr als Spiegelungen der Gesellschaft verstanden werden. Freud kümmert es nicht so, woher das kommt. Also für ihn ist die Frage der Genesis, woher kommt das von außen, was sich da bildet, unwichtig gegenüber der Frage der Geltung. Wie bildet sich ein Ich? Was sind die Triebenergien, von denen das Ich zehrt? Was ist Über-Ich-Instanz? Gleichsam das innere Gemeinwesen, wie es Marx einmal bezeichnet hat, ist zunächst einmal von Freud entwickelt aus der Wahrnehmung der Subjekte selbst. Das entspricht jetzt nicht der formelhaften Anwendung, das Individuum ist nichts weiter als das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Wo ist das Ensemble? Da fragt die sich. Ja, so einfach setzt sich das nicht um. Es wäre völlig undialektisch zu meinen, das spiegelt sich einfach im Innern. Also haben Sie eine zweite Ausgrenzungslinie. Die Psychoanalyse wird bis zu Holzkamp nicht wahrgenommen als die fundamentale Erkenntnis über moderne Subjektivität. Sie ist ausgeglichen. Natürlich hat es immer wieder Versuche gegeben in den 20er Jahren, ich habe Wilhelm Reich genannt und andere, Marxismus, das marxische Denken und Psychoanalyse als produktive Form des Umgangs mit Gesellschaft und Individuum zu begreifen. Aber sie sind alle politisch ausgegrenzt worden. Alle. Es hat keinen anerkannten an der Psychoanalyse Freuds orientierten Theoretiker, politischen Intellektuellen in den kommunistischen Parteien der ganzen Welt gegeben. Ich würde es einmal so allgemein formulieren. Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte sich irgendwo einer verkrochen. Aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass man ihn nicht entdeckt hat. Das heißt, hier werden ganze Begriffs- und Wissenschaftsfelder einfach herausgenommen aus dem Korpus des marxischen Denkens. Natürlich liegt das auch daran, dass Marx als ein sehr vorsichtiger Denker, ein sehr vorsichtiger, behutsamer Denker, sich immer nur mit den Wissenschaften beschäftigt hat, die in entfalteter Form vorlagen. Und es gibt keine entwickelte Psychologie in seinem Jahrhundert. Eine Elementpsychologie von Fechner und verschiedene andere, aber eine völlig falsch verstandene Sinnenpsychologie, oder Nervenpsychologie, also eine Psychologie, die sehr stark am Körper orientiert ist und nicht an der Dialektik zwischen Körper und Seele, Geist, wie immer man das nennen mag. Insofern hat er zwei Folien Marx vor sich, wo ein entfaltetes Wissenschaftsuniversum da ist, oder drei, könnte man sagen. Das eine ist die Philosophie, wo er zu Hause ist. Das philosophische Denken. Das zweite ist die moderne politische Ökonomie des Bürgertums. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, auch die Vulgärökonomen bezieht er ein. Das heißt, die bürgerliche Ökonomie ist für ihn die Anatomie dieser Gesellschaft. Das Gerüst, Knochengerüst dieser Gesellschaft. Damit setzt er sich auseinander. Und drittens kann man hinzufügen, gerade in seinen Exzerptheften, also in seinem Nachlass findet sich immer mehr Auseinandersetzung mit der Naturwissenschaft und Mathematik, als sich mit der Integral- und Differentialrechnung intensiv auseinandergesetzt, mit den Naturwissenschaften und selbstverständlich mit denen allerdings sehr marginal verflochtenen Technologien. Aber die technologische Entwicklung, die Entwicklung von Chemie, die Entwicklung von Physik, hat ihn interessiert. Im Sinne der klaren Bestimmung dessen, was technische Produktivkräfte sind. Das heißt, Marx hat immer einen harten Gegenstand der Kritik gesucht und sich davor gefürchtet, sich etwas auszudenken. Deshalb ist das Element, das Horkheimer und Adorno dann von ihm aufnehmen, immanente Kritik. Und immanente Kritik funktioniert ja nur, wenn der Gegenstand einen Selbstanspruch von Wahrheit hat. Und den zu kritisieren, in den einzugehen, in die Stärke des Gegners einzugehen, ist diese Form der dialektischen Kritik. Aber man kann ja nicht sagen, dass jetzt alle Wissenschaftsfelder im 19. Jahrhundert vor Marx entfaltet sein konnten. Also wie geht man mit neuen Wissenschaftsfeldern um? Eben der Psychologie. In ihren verschiedenen Varianten, Psychoanalyse, Gestaltpsychologie, verschiedene Formen der Psychologien, die sich entwickeln, ein weites Feld der Beschäftigung der Sozialpsychologie, ein weites Feld der Beschäftigung mit Kategorien, die subjektive Ausdrucksformen bestimmen. Deshalb ist das, was man als bloße Fußnoten betrachtete, die man auch vernachlässigen könnte, also zum Beispiel die einsteinsche Physik oder das einsteinsche Weltbild oder die Heisenbergsche Unschärferelation, wo man sagte, na ja, er betrachtet das als unscharf, weil er nicht dialektisch denkt. Wenn er dialektisch denken würde, dann würde das wieder präzise werden. Oder Licht als Korpuskel und Strahlen, Wellen, Korpuskel und Wellen, hat man so laboriert gesagt, ja, es ist beides, wenn ein Naturwissenschaftler als Dialektiker daran geht. Aber nie ist die Frage gestellt worden, ist eigentlich der Marx'sche Begriff der Kritik entscheidend auch für die zusätzliche Produktivität der Einzelwissenschaften. Sie werden das gar nicht mehr, das ist auch nicht schade, also die Jüngeren so als Atmosphäre aufgenommen haben, in welcher Absurdität sich Kämpfe bewegt haben mit Marx'schen Kategorien. Wer was sagen konnte, durfte und wer ausgegliedert wurde. Wer den tendenziellen Fall der Profitrate anerkannte, war gleichsam im Zentrum der Marx'schen Ökonomie. Wer es nicht tat, der bewegte sich am Rande des Revisionismus und war auch politisch verdächtig in bestimmten Gruppen. In dieser Atmosphäre, auch der Nachkriegsatmosphäre, ist, das kann ich vorgreifend sagen, die Frankfurter Schule das große Produktionszentrum von Wissen über unsere Welt geblieben, nicht zuletzt deshalb, weil es sich auf diese kurzschlüssigen politischen Anwendungen von Erkenntnissen und Formen nicht eingelassen hat. Sodass es möglich war, diese Fußnoten, in denen die eigentlichen Produktionsherde der Wissenschaften lagen, nicht völlig in die Frankfurter Schule oder in diese Theorie zu integrieren. Das ist Programm geblieben von Horkheimer. Das wollte er. Eine Art Republik, eine vernetzte Republik von Wissenschaftlern, die an einem Punkt, auf einen Punkt hin arbeiten, nämlich den der Veränderung der Gesellschaft. Das ist nicht geglückt. Das kooperative Konzept dieser Frankfurter Schule hat sich nicht durchgesetzt. Das hat mit vielen Dingen zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass die Hochspezialisierung und fortschreitende Spezialisierung der Einzelwissenschaften so gar nicht richtig aufhaltbar gewesen ist. Und das Studium Generale, auch wo es institutionalisiert war, wie in Heidelberg oder an anderen Universitätsorten, was ich selber noch miterlebt habe, immer so ein Firnis bildete über dem, was so weitergemacht wurde wie bisher. Also Studium Generale, dann waren Veranstaltungen für Studenten aller Fakultäten mit Professoren aller Fakultäten. Und dann hat einer, meist der Anfangsvortrag ging dann über die Notwendigkeit der Integration der Wissenschaften. Und die übrigen Vorträge fügten sich dann den spezialisierten Disziplinen. Da hat ein Philosoph über Ethik geredet und ein Physiker hat über die neuesten Erkenntnisse der Physik geredet, was so nicht schlecht war zu hören. Ich habe noch aus der Schulzeit eine Veranstaltung in Oldenburg, gab es immer Universitätswochen, die Göttinger Universität hat für die Oldenburger Bevölkerung 1954 das Wissen entfaltet im Sinne eines solchen Studium Generale. Und wenig ist übrig geblieben, auch Heidegger hat einmal da gesprochen, außer dass ein Physiker namens Kopfermann über die Elektronenschleuder mehrere Tage geredet hat. Ich weiß nicht was, aber dass mir das so, die Elektronenschleuder von Kopfermann sitzen geblieben ist, ist gewiss darauf zurückzuführen, dass es mich ungeheuer beeindruckt hat. Und so haben spezialisierte Mediziner, Physiker, ihr spezielles Wissen mit dem Anspruch versehen, vorgetragen, vermitteln wollen, dass es allgemeines Wissen sein soll. Aber das ist nicht das, was Horkheimer wollte. Das Institut als ein institutioneller Zusammenhang von Forschung und Lehre sollte die substanziellen, auf die Erklärung der Welt gehenden Einzelresultate in einen Zusammenhang fügen. Und zwar durch erfahrungswissenschaftliche Forschung. Philosophie und Erfahrungswissenschaft sind für die Frankfurter Schule nicht mehr trennbar gewesen in der modernen Welt. Das unterscheidet sie von allen Formen, der orthodoxen Rezeption Marx'schen Denkens. Man kann es auch so ausdrücken. Für Horkheimer und Adorno, insbesondere für Horkheimer, den älteren, erfahrenen, oder auch für Pollock in dieser Zeit, war das, was Marx Darstellungslehre nennt, Darstellungsweise nennt, nämlich die systematische Gliederung von Erkenntnissen so, dass folgend der Kritik der reinen Vernunft und der großen Logik von Hegel das, was auf den ersten Seiten steht, im Kern, in Nutze, in der Zellenform, das nicht entfaltete Ganze enthält. Deshalb hat Marx lange darum gekämpft, womit anfangen, womit beginnen. Er beginnt mit der Ware. Und Horkheimer und Adorno sagen, da ist Marx noch Schüler und Bewunderer der großen Systeme der Philosophie. Für uns ist es wichtiger zu sehen, wie Marx die Wirklichkeit analysiert. Das heißt, die Produktionsweise des Wissens ist das Entscheidende. Wie geht er an die Wirklichkeit an? Wie benutzt er die Begriffe? Wie versteht er das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis? Das sind alles lebendige Beziehungen dieses Denkens zur Wirklichkeit. Wenn wir darauf zurückgehen, dann können wir auch das Marx'sche Denken viel stärker aufsprengen und versuchen, bestimmte Teile herauszunehmen. Dann kann man sagen, im Marx'schen Werk gibt es realisierte Programme und offene Programme. Ein realisiertes Programm ist möglicherweise das, was heute sehr aktuell ist, die Kapitallogik. Eine große, ja, seine Lebensenergie steckt im Kapital. Nicht in der Produktion des Kapitals, sondern im Begreifen des Kapitals. Das heißt, hier ist er nur bis zum ersten Band gekommen. Nur der erste Band ist erschienen in seinem Leben. Und der zweite ist Fragment. Und der Gesamtprozess ist dann von Engels, der dritte Band, kompiliert, zusammengestellt, sicherlich auf der Grundlage eben der Vorarbeiten von Marx. Aber das Kapital ist ein realisiertes Programm. Aber was fehlt? Was kennt die Welt noch außer der Kapital- und Marktlogik? Alles andere, gleichsam mit späten Marx, nicht mehr entwickelt, was er wollte, über den Staat schreiben, internationalen Handel, über viele Dinge. Gewerkschaften spielen keine große, nur in den entgegenwirkenden Ursachen zum tendenziellen Fall der Profitrate. Im dritten Band sind die Gewerkschaften aufgeführt, als etwas, was das Lohnniveau hält. Mit anderen Worten, viele Dinge sind bei diesem gewaltigen wissenschaftlichen Konzentrationsprozess auf das Zentrum, Bewegungszentrum der modernen Welt, nämlich Kapital- und Marktlogik, nicht entwickelt worden von Marx. Schon gar nicht das Verhältnis von Staat und Kapitalismus oder bürgerlichen Gesellschaften Kapitalismus ist nicht identisch. Und es ist eben für diese Art von Marxisten wie Horkheimer und andere wichtig gewesen, sich einen Begriff zu verschaffen von der modernen Welt, der nicht traditionslos ist, sondern im Gegenteil, sich gerade auf der Höhe der Zeitverhältnisse bewegt und damit auch eine ganz andere Dimension annehmen muss. Ich möchte Ihnen heute noch einmal, bevor wir dann bestimmte Begriffe, von denen ich gesprochen habe, wie Vernunft und Freiheit, als die Schlüsselbegriffe dieser Philosophie nehmen, zeigen das Programm der Theoriebildung, das dann auch in der Zeitschriftengründung realisiert werden sollte. Nicht die Zeitschrift für Sozialforschung ist nun das zweite institutionelle Element. Eine Zeitschrift verspricht ähnliche Kontinuität wie ein Institut. Es ist etwas Überindividuelles. Man kann auch sagen, eine dritte Sache. Sie muss gefühlt werden. Es gibt in jeder Zeitschrift so etwas wie einen Kooperationszusammenhang mit Rezensenten, mit Leuten, die darin schreiben. Dass eine Zeitschrift ist genauso darauf angelegt, wie ein solches Forschungsinstitut, Intellektuelle zu gewinnen und einen lebendigen Austausch zustande zu bringen. Diese Zeitschrift existiert bis 1941 und ist 1932 der erste Jahrgang herausgekommen, Zeitschrift für Sozialforschung, herausgegeben von Max Horkheimer, hier in einer sehr schönen Ausgabe im Deutschen Taschenbuchverlag herausgekommen, macht den Versuch, wie es hier heißt, die Untersuchungen auf den verschiedensten Sachgebieten und Abstraktionsebenen, die es hier bedeutet, werden durch die Absicht zusammengehalten, dass die Theorie der gegenwärtigen Gesellschaft als Ganzer fördern soll. Das ist Sozialforschung, sagt er. Die Untersuchungen auf den verschiedensten Sachgebieten und Abstraktionsebenen zu fördern, so dass eine Theorie der gegenwärtigen Gesellschaft herauskommt. Also das Stiften von Zusammenhang ist wesentliche Aufgabe dieser Zeitschrift. Nicht das Sammeln und Akkumulieren von Erkenntnissen und Wissen und speziellen Begriffen, sondern die Integration des Wissens, das zur Erklärung der modernen Welt beiträgt. Ist ein wichtiger. Es erstrebt Erkenntnis des gesamtgesellschaftlichen Verlaufs und wir haben immer wieder hier den Gestus, kann man fast sagen, Totalität, Gesamtgesellschaft, Gesellschaft, dieser Gestus fügt sich nicht mehr einem metaphysischen System, einer Kosmologie, oder dem absoluten Geist, was immer, oder einer Ich-Philosophie, sondern die empirische Welt muss auch als empirische Welt aufgenommen werden. Und das können nur Erfahrungswissenschaften. Aber Erfahrungswissenschaften können die Identität der Theorie nicht stiften. Und wie immer man den Begriff Identität mag kritisieren können, auch legitimerweise, er ist so nicht ersetzbar. Er ist weder im individuellen Leben ersetzbar, noch in solchen Theoriezusammenhängen. Er wäre eventuell ersetzbar, wenn man sagt, nationale Identität, was ist das? Ich als Deutscher. Aber in Subjektbezügen und in Theoriebezügen ist die Dialektik von Identität und Nicht-Identität, ich habe das ganz am Anfang gesagt, eine zentrale. Auch hier haben Sie, wenn Sie das in die Dialektik übersetzen, die identitätsbildenden Elemente der kritischen Theorie und die Kraft erfahrungswissenschaftlich Disparate aufzunehmen, aufzugreifen, zu verarbeiten, ist ein einziger bestimmender Zusammenhang einer durch Erfahrung reif und voll gewordenen Theoriebildung. Es erstrebt Erkenntnis des gesamtgesellschaftlichen Verlaufs und setzt daher voraus, dass unter der chaotischen Oberfläche der Ereignisse eine dem Begriff zugängliche Struktur wirkender Mächte zu erkennen sei. Geschichte gilt in der Sozialforschung nicht als die Erscheinung bloßer Willkür, sondern als von Gesetzen beherrschte Dynamik. Ihre Erkenntnis ist daher Wissenschaft. Diese hängt freilich in besonderer Weise von der Entwicklung anderer Disziplinen ab. Ich will nun dieses Programm nicht weiter strapazieren. Wie gesagt, es hat sich nicht wirklich realisiert im nennenswerten Umfang der Bezüge zu anderen Wissenschaften, nicht zur Naturwissenschaft. Es sind Sozialwissenschaften wesentlich, die einbezogen waren, auch in die Forschungspraxis des Instituts für Sozialforschung und nicht, was man wollte, zum Beispiel auch Ökonomie. Die Ökonomen sind immer sehr spärlich auf die Frankfurt dazu gekommen und das gilt für die Naturwissenschaftler ebenso. Große Wirkungen waren in der Pädagogik und in den, wenn man so will, eher weichen Wissenschaften, in Humanwissenschaften. Ursprünglich sollte es durchaus ausgewogener sein im Umgang mit solchen weichen und harten Wissenschaftsgegenständen. Aber die Welt, in der sich diese kritische Theorie bildet, ist eine Welt, die lineare Erkenntnisse nicht mehr zulässt. Und es vollzieht sich hier, wie in solchen Krisensituationen häufig, eine Art Renaissance, ein Renaissance-Blick, ein Blick zurück. Wo sind Weltauffassungen? Wo sind Orientierungen, die wir benötigen, um unsere gegenwärtige Welt zu begreifen? Und eine solche Verschiebung besteht darin, dass zwar kritische Theorie zentral verknüpft ist mit der Kritik der politischen Ökonomie, aber Horkheimer und die übrigen Frankfurter stärker zu Hegel zurückgehen. Also wiederum den Reflexionsprozess der Erkenntnistheorie mit einbeziehen in die Weiterentwicklung der Marx'schen Theorie, zu Hegel und auch zu Kant. Also sie nehmen nicht diese Erbschaftslinie, die im Leninismus linear verläuft. Kant, Hegel, Marx. Und zwar als jeweils aufgehobene Stufe des Denkens. Nicht? Hegel hebt Kant auf in seinen Widersprüchen, in seinen Antinomien, Paralogismen und so weiter. Der Höhere. Und jetzt kommt Marx und noch eine Stufe höher. Die Tatsache, dass Kant am Anfang dieses Erbes steht, hat manchmal kuriose Folgen gehabt. Unter anderem, dass der Königsberger Dom nicht gesprengt wurde. Daneben ist nämlich das Krant-Grabmal. Und als Brezhnev 1972 nach Königsberg kam und sagte, dieser Dom ist ein fauler Zahn im Kaliningrad, der muss gezogen werden, bildeten sich Initiativen auch von Russen, die diese Domruine verteidigten mit dem Argument, sie müssten gleichzeitig das Kant-Grabmal sprengen, das direkt daneben ist. Und jetzt wird der Dom renoviert, also ist nicht kompetent. Hauptsächlich hat man das einem Baumeister übertragen, Odintsev, der früher Militärbauten verschandelt oder gebaut hat. Und gerade diese Initiatoren beklagen jetzt, dass man nicht kompetente Restauratoren aus Deutschland und Polen holt. Um dieses Kant-Denkmal, an dem immer Blumen sind, immer Kant, auch nach dieser absurden Erbschaftslinie, die keinerlei Bedeutung mehr hat. Aber Sie sehen, Sie können an diesem kuriosen Beispiel auch sehen, wie gestanzt, wie gefroren, wie hölzern, wie bürokratisch die geistesgeschichtlichen Linien in diesem Marxismus-Leninismus gewesen sind. Und das wird von den Frankfurtern verdreht, umgedreht. Deshalb in deren Blick noch die DKP 1971 oder 1970, die Frankfurter Schule im Lichte des Marxismus, betrachtet wurde und natürlich sehr übel für die Frankfurter ausfiel, weil da der Subjektivismus und der subjektive Idealismus und der Hegelianismus und alle diese Dinge, einschließlich meiner eigenen Person, mit drin waren. Und es ist schon ein eigenes Trauerkapitel in dieser Geistesgeschichte, wenn man dann heute Leute sieht, nicht zuletzt auch also bei der PDS, die Versöhnungsangebote machen, aber in ihrem Denken gar nichts ändern. Also gewissermaßen unverändert bleiben und gleichsam die Vergangenheit abstreichen, nicht aufarbeiten, solche Ausgrenzungsirrtümer, die da drin liegen und dadurch eher geneigt sind, jetzt marxisches Denken nicht mehr in den Mund zu nehmen, als es zu verändern und zu verarbeiten und aufzuarbeiten. So. Diese kritische Theorie geht eben einen anderen Weg des politischen Selbstbegriffs. Und ich kann das nur immer wieder betonen, weil es auch immer wiederkehrt in meinen Argumenten. Wenn dann gesagt wird von, was weiß ich, Trotzkisten oder Leninisten oder auch Sozialdemokraten, die links stehen, die Frankfurter haben sich politisch nicht engagiert. Sind Feiglinge vielleicht, haben Angst gehabt. So kann man das vielleicht auf der persönlichen Ebene sogar verstehen, denn sie sind eben als diejenigen, die rausgeschmissen wurden aus Deutschland, Juden, Nicht-Juden, jedenfalls Intellektuelle, nicht willkommen gewesen. Adorno hat nie einen Lehrstuhl bekommen in Deutschland nach 1945. Der Lehrstuhl, den er hatte, war ein persönliches Ordinariat von der Landesregierung in Hessen für ihn geschaffen. Er hat keinen Ruf bekommen. Sind Narben und Wunden da zweifellos geblieben, die mit diesem Land zu tun haben. Aber darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, um die Struktur dieser Theorie, um die Struktur dieses Denkens. Und ich persönlich halte es für ein explizit politisches Denken, wenn man Politik nicht im Sinne eben von bekennenden Unterschriften nimmt, sondern dass Theorie selber Interventionskraft hat und Bildungskraft und vor allen Dingen Theorie ihren eigenen Sinn, nicht opfert gegenüber den Verhältnissen. Horkheimer hat das einmal sehr schön ausgedrückt. Philosophie besteht im Grunde nur darin, sich von den Verhältnissen nicht dumm machen zu lassen. Ein sehr bescheidener, aber doch auch wiederum sehr anspruchsvoller Begriff. Ich möchte jetzt an dieser Grundschrift Traditionelle und kritische Theorie 1937 in der Zeitschrift für Sozialforschung erschienen, das, was ich gesagt habe, noch ein bisschen erläutern und mit den Worten Horkheimers auch begründen. In seinem Nachtrag zu dieser Schrift, die selbstverständlich auch Reaktionen bewirkt hat, heißt es, in meinem Aufsatz habe ich auf den Unterschied zweier Erkenntnisweisen hingewiesen. Die eine wurde im Discours de la Méthode begründet, also von Descartes, die andere in der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie. Das sind also für ihn die zwei geistesgeschichtlichen Haltepunkte einer bestimmten Theorieform oder von zwei Theorieformen. Der Descartes'sche Discours eben mit dem Begriff einer Theorie, die sich bezieht auf die Analyse der bestehenden Welt, auf die methodische Analyse der bestehenden Welt, und die Marx'sche Theorie, die auch Theorie ist, aber von Anbeginn darauf angelegt ist, das, was es analysiert, als veränderbar zu nehmen. Als veränderbar. Das heißt, die Welt unter dem Gesichtspunkt ihrer Veränderbarkeit zu betrachten, ist ein wesentliches Element der kritischen Theorie. Selbst dort, wo es so aussieht, als ob es für Marx nur darauf ankäme, das Knochengerüst der modernen Gesellschaft in der Ökonomie, der politischen Ökonomie zu analysieren, ist doch der Erkenntnisblick, das erkenntnisleitende Interesse darauf gerichtet, die Bedingungen dafür zu analysieren, dass diese Welt verändert wird. Das ist nicht in der Descartes'schen Tradition so gedacht. Theorie im traditionellen, von Descartes begründeten Sinn, wie sie im Betrieb der Fachwissenschaften überall lebendig ist, organisiert die Erfahrung aufgrund von Fragestellungen, die sich mit der Reproduktion des Lebens innerhalb der gegenwärtigen Gesellschaft ergeben. Die Systeme der Disziplinen enthalten die Kenntnisse in einer Form, die sie unter den gegebenen Umständen für möglichst viele Anlässe verwertbar macht. Die soziale Genesis der Probleme, die realen Situationen, denen die Wissenschaften gebraucht, die Zwecke, zu denen sie angewandt wird, gelten ihr selbst als äußerlich. So, das eine. Die kritische Theorie der Gesellschaft hat dagegen die Menschen als die Produzenten ihrer gesamten historischen Lebensformen zum Gegenstand. Die Produzenten. Es sind die Produktionsprozesse Gegenstand und nicht nur die Produkte. Wenn die Produktionsprozesse Gegenstand der Analyse sind, dann ist immer ein Doppeltes mit drin gesetzt, nämlich Wirklichkeit und Möglichkeit. Oder noch genauer gesagt, Wirklichkeit und bessere Möglichkeit. Und bessere Möglichkeit. Die kritische Theorie hat es mit einem gedoppelten Gegenstand zu tun. Mit dem, wie er ist und wie er sein sollte. Das Normative ist im Gegenstand. Und man sieht das, was ist nur. Das ist das Umgekehrte, wenn man weiß, was über den Gegenstand hinausgeht. Das ist nun in dinglichen Verhältnissen, meinetwegen eines Tisches oder unmittelbarer Gegenstände, so nicht. als bestimmendes Prinzip der Erkenntnis zu nehmen. Deshalb ist die Produktion, auf den Produktionsprozess einzugehen, immer darauf angewiesen, weiterzugehen. Ich kann gar nicht den Produktionsprozess eines einzelnen Tisches erklären, ohne praktisch den Produktionsprozess der Gesellschaft zu erklären. Das heißt, das Einlassen auf den einzelnen Gegenstand hat eine Tendenz hin auf die Reflexion der Vermittlung. Der Vermittlung. Unmittelbarkeit und Vermittlung sind es. Die Verhältnisse der Wirklichkeit, von denen die Wissenschaft ausgeht, erscheinen ihr nicht als Gegebenheiten, die bloß festzustellen und nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit vorauszuberechnen wären. Was jedenfalls gegeben ist, hängt nicht allein von der Natur ab, sondern auch davon, was der Mensch über sie vermag. Die Gegenstände und die Art der Wahrnehmung, die Fragestellung und der Sinn der Beantwortung zeugen von menschlicher Aktivität und dem Grad ihrer Macht. Das heißt also, dass für Horkheimer in diesem Text der Ausgangspunkt zwar die Gegebenheiten sind, so wie die Sozialforschung, die Fachwissenschaften es tun, aber der eigentliche Erkenntnisprozess geht zurück in die Produktion des Gegenstandes. Da haben Sie, das werden Sie so, das ist natürlich schwierig, also auf dem Hintergrund der Marx'schen Theorie zu bewerten. Marx sagt, die eigentliche kritische Theorie, die eigentliche Kritik der politischen Ökonomie fängt dort an, wo der Zirkulationsprozess verlassen wird. Wenn ich die Frage einmal an Sie stellen darf, was bedeutet das? Also er sagt, wenn der Zirkulationsprozess, wenn der Markt verlassen wird, nicht? Wenn wir nicht nur die Marktkontrahenten vor uns haben, sondern jetzt darüber nachdenken, was dahinter steht, da beginnt der eigentliche Materialismus. Da beginnt die Kritik überhaupt. Wenn wir in die Produktion gehen, warum? Er könnte auch sagen, hat auch gesagt, solange wir uns da auf der Ebene des Marktes bewegen, sind wir in der bürgerlichen Gesellschaft. Auch die Erkenntnis bleibt da drin. Ist ja hochaktuell, so eine Fragestellung. Bitte, Sie denken so scharf nach, sagen Sie es. Ich überlege gerade, ob wenn Marx den Markt analysiert, dann meint er ja auch eine Ausgeglichenheit der Verhältnisse. Also hier das Produkt und hier der Warenwert, also die Ware und der Warenwert. Diese Ausgeglichenheit der Verhältnisse ist ja zum Beispiel in heutiger Zeit nicht mehr gegeben, wo wir einen Kapitalmarkt haben. Ist vielleicht das damit gemeint, wo Kapital sich selber produziert, ohne dass noch ein Markt abhängig ist? Also vom Waren, Entschuldigung, das das ist sicherlich auch damit gemeint, das ist aber nicht der Grund, dass sich die Finanzmärkte und die Kapitalmärkte weit über die Warenmärkte, nicht? Also den Warenaustausch erheben können mit Preismanipulationen und so weiter. Das gibt es auch für Marx. Aber er würde sagen, aber eine ganze Gesellschaft kann nicht von Finanzmärkten leben. Also irgendwo das können Einzelne, nicht? Die können davon gut leben. Aber der Durchschnittswert und die Durchschnittsverhältnisse, die Gegenstand der Marx'schen Theorie sind, bezeichnen, dass, solange wir uns auf dem Markt bewegen, im Grunde Äquivalente getauscht werden. Da gibt's auch Betrüger auf dem Markt. Aber nur Betrüger kann es wiederum nicht geben. Es werden Äquivalente getauscht. Und auch der Arbeiter tauscht gleichsam, tritt als Äquivalententauscher auf den Markt. Deshalb sagt er, solange wir uns auf dem Markt bewegen, ist das große Eden der Gleichheit, der Markt. Nicht? Also da sind die Kontrahenten, auch Subjekte, Verträge werden geschlossen. Wo ist da die Ungleichheit? Es ist bemerkenswert, dass dann am Ende doch Ungleichheit rauskommt. Wo kommt die her? Natürlich kommt die auch her durch räuberische Monopolbildung. Dass Preise festgesetzt oder Kartellabsprachen. Egal welche Kartelle, Frühstückskartelle oder andere. Nicht also Absprachen so beim Frühstück ohne Verträge. Aber das ist es nicht. Sondern hier vollzieht sich nach Marx alles, er sagt, das ist bedauerlich, mit rechten Dingen. Er kritisiert gerade jene Theoretiker, die meinen, la propriété, c'est la vol, le vol. Das Eigentum, das ist Raub. Nein, das Eigentum ist Bestandteil einer Gesellschaft und vergrößert sich auch nicht durch Raub. Das ist rein Grund zu fragen, wo ist im Produktionsprozess die Ungleichheit? Die Entdeckung des Mehrwerts ist eine Frage des Rückgangs in den Produktionsprozess. Der Mehrwert steht in der Produktion und nicht im Austausch. Die Profitrate entsteht in der Produktion und nicht im Austausch. Das heißt, das Zurückgehen in den Produktionsprozess des Austausches von lebendiger Arbeit mit Kapitalien, wo hier das Nicht-Äquivalent entsteht. Das Nicht-Äquivalent entsteht und wird reproduziert in der Produktion und nicht im Austausch. Das ist das Geheimnis der Wertlehre von Marx und der Mehrwertlehre. Und deshalb sagt Horkheimer, wir müssen von den Tatbeständen die Unmittelbarkeit der Tatbestände nehmen. Nichts ist in der Welt unmittelbar, was nicht gleichzeitig vermittelt wäre, sagt Hegel. Also müssen wir Unmittelbarkeit und Vermittlung. Und Vermittlung bedeutet, wir müssen wieder in die Tiefe der Entstehungsbedingungen der Dinge, der Verhältnisse, der Produkte, der Waren gehen. Und wenn Sie jetzt einmal den ersten Band des Kapitals sich ansehen, dann werden Sie sehen, dass die Phänomenologie der Ware als letztes Produkt steht am Anfang. Die bürgerliche Gesellschaft ist eine ungeheure Warensammlung. Die einzelne Ware ihre Zellenform. Also beginne ich mit der Ware als dem Produkt. Und die Entwicklung des Kapitals ist methodisch das Rückgängigmachen der Abstraktion der Ware, weil es immer konkreter wird. Es geht immer weiter in die Produktion und in den Gesamtaustausch zurück. Sie müssen das nicht gleich begreifen. Aber so ist es. So verläuft es. So lässt es sich verstehen, dass Horkheimer hier sagt, wir müssen eigentlich beides haben. Wir brauchen die Forschung der Einzelwissenschaften, die orientiert sind am Descartes'schen Modell, das er nicht ausschließt. Der sagt nicht, das ist realitätslos. Der sagt nur, das Descartes'sche Modell der Erkenntnis, des Begreifens, des Methodischen ist so eingebunden in die Realität als Gegenstand, dass da erst jetzt der eigentliche Erkenntnisprozess beginnen muss. Und wenn wir uns auf der Descartes'schen Ebene befinden und bleiben, begreifen wir nicht, was die Welt ausmacht. Ist das Bestimmende der Stachel, dieses Theoriebegriffs. Im Unterschied zum Betrieb der modernen Fachwissenschaft ist die kritische Theorie der Gesellschaft auch als Kritik der Ökonomie, auch als Kritik der Ökonomie philosophisch geblieben. Auch als Kritik der Ökonomie ist das Philosophie. Philosophisch geblieben. Ihren Inhalt bindet der Umschlag der Wirtschaft durch herrschenden Begriffe in ihr Gegenteil des gerechten Tauschs in die Vertiefung der sozialen Ungerechtigkeit der freien Wirtschaft in die Herrschaft des Monopols. Das heißt, dieser dialektische Umschlag, dieser Umschlag, es geht alles mit rechten Dingen zu und die einen werden immer reicher und die anderen immer ärmer. Woher kommt das? Und wenn man sich auf dieser Ebene der Gleichheiten bewegt, der Konsumenten, also der Konsumenten, der äquivalenten Ebene, dann kommt man nie dahin zu fragen, wie entsteht es eigentlich, dass bei alledem dann doch Klassenunterschiede entstehen. Und es ist egal, ob die subjektiv begriffen werden für Marx oder nicht, ob die das sehen, dass sie also zur proletarischen Klasse gehören oder nicht. Es ist der objektive Tatbestand einer Klassenpolarisierung, die sich gründet auf spezifische Produktionsprozesse. Und das sind die eigentlichen Gegenstände eben der Vermittlung auf der ökonomischen Ebene. Und deshalb sagt er, die Ökonomie selber begreift nicht, was sie macht. Wir müssen Philosophie, wir brauchen Philosophie als ein Verstehen des Zusammenhangs. Kann man nicht anders ausdrücken. Wenn wir Zusammenhang verstehen wollen, wenn wir begreifen wollen, mit wem wir es zu tun haben, wovon wir abhängig sind, und was wir verändern könnten, wenn wir wüssten, was, dann brauchen wir Philosophie, kritische Theorie, als dieses Element der... Die Wahrheit über die Zukunft ist nicht eine Feststellung über Gegebenes, die bloß einen besonderen Index hätte. Der eigene Wille spielt eine Rolle dabei. Er darf sich nicht beruhigen lassen, wenn die Prognose wahr sein soll und so weiter. Die Theorie verschafft ihren Trägern nicht das Heil. Mit einem bestimmten Trieb und Willen unlösbar verknüpft, predigt sie doch keinen psychischen Zustand wie die Stoa oder das Christentum. Die Märtyrer der Freiheit haben nicht ihre Seelenruhe gesucht. Ihre Philosophie war Politik. Ihre Philosophie war Politik, heißt hier, der Unruhezustand in der Welt ist das Bestimmende einer solchen Reflexion, sich nicht zu beruhigen, weder über die beschädigten Subjekte noch über die beschädigte Gesellschaft, sondern zu begründen, woher das kommt und vielleicht nicht immer positiv zu benennen, wo das hin soll. Aber das radikale Begreifen dessen, was nicht sein soll oder was nicht haltbar ist, die Grenze des Gegebenen zu bestimmen, bedeutet schon, über die Grenze hinaus zu gehen. Und die kritische Theorie darf sich nicht einlassen auf die Verwicklung mit den gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen ein großer Legitimationsbedarf vorherrscht. Also wo auch ein Bedarf ist an Legitimationen des Bestehenden, der bestehenden Organisation, bestehender Programme und so weiter. Das macht die eigentliche Distanz der kritischen Theorie zur Gesellschaft zu einem Politikum. Deshalb der Eigensinn der Intellektuellen in dem Text, in dem offiziellen Text, also auf den er sich hier bezieht, wird mehrfach das Wort vom Eigensinn der Intellektuellen benutzt. Nur der Eigensinn der Intellektuellen, der an den eigenen Wahrheitsansprüchen festhält, kann auch wirklich langfristig eingreifen in die Verhältnisse. Und vor allen Dingen, es gibt immer bei diesen eigensinnigen Theorien sind Orientierung notwendig oder möglich. Das als letzter Punkt. Theorie hat nicht die Aufgabe, in Praxis umgesetzt zu werden, sondern Praxis zu orientieren. Das heißt, die Unaufhebbarkeit der Theorie zur Praxis ist ein wesentliches Element der Kritik, ein wesentlich kritisches Element. Die Versuche, sich hier Vermittlungsorgane zu schaffen, derart, wie sie bei Georg Lukács schon sehr früh angelegt sind in Geschichte und Geschichte und Klassenbewusstsein. Was? Ist nicht identisch, nein. Hier wird die Organisation, und für ihn heißt das die Parteiorganisation, als das Mittel- und Vermittlungsglied von Theorie und Praxis verstanden. Und das deformiert beide, wie sich gezeigt hat, geschichtlich. Die Theorie hat nicht die Aufgabe, in Praxis umgesetzt zu werden. Und Praxis ist nicht der Wahrheitsbeweis einer Theorie, so wie Lenin das formuliert. Es gibt eine Praxis, die in einer Weise, eine Realität in einer Weise Wahrheit korrumpiert, dass es gerade notwendig ist, dass Theorie diesen falschen Wahrheitsanspruch, der falschen Wahrheitsanspruch der Tatbestände der Praxis kritisiert. Und Sie haben diese legitimationswissenschaftliche Formel von der Praxis, die Beweis der Theorie ist, bis hin zur Realitätsvermutung eines sozialistischen Systems, der als real existierender Sozialismus bezeichnet wird und dessen Wahrheitsmomente genau in seiner Realität liegen soll. Real existieren ist natürlich eine Doppelung ohnehin, also was irreal Existierendes kann man schwerlich sagen. Aber Sie haben hier in der Feststellung, dass so hat es Lukács später formuliert, ein Sozialismus, der existiert, gleich nach welchen Wahrheitsansprüchen, immer einen Vorteil hat gegenüber dem bloß gedachten Sozialismus. Also realitätshaltiger ist ein fundamentaler Irrtum. Nicht? Ein noch so schlechter Sozialismus ist immer viel besser als der Kapitalismus, hat er hinzugefügt. Nein, ein noch so schlechter Sozialismus ist keiner mehr. Und deshalb kann man ihn damit nicht vergleichen. Und deshalb bricht er auch zusammen. Das ist ja auch passiert, weil er keiner war. Nicht, weil es so viel Sozialismus war, sondern weil er keiner wirklich war, der eine Alternative zum kapitalistischen System sein konnte. Seine eigene magische Realitätsbekräftigung durch das real existierende Ritual hat nicht ausgereicht, würde Hegel sagen, ihm die Substanz eines wirklichen Verhältnisses zu verschaffen. Es gibt also Systeme, die existieren, aber realitätslos sind, ganz abgesehen davon, dass der Wahrheitskern aus ihnen entfernt ist. Die Frankfurter Schule, viele Essays, viele Aphorismen, viele Überlegungen, gerade auch des frühen Horkheimer, kreisen um diese Frage, was Wirklichkeit ist und was eine sich nicht mehr auf klare Koordinaten der Kosmologie oder des Ich beziehbare Theorie leisten kann, aus dieser zerbrochenen Welt etwas Besseres zu machen. Darauf bezieht sich sehr viel von diesen Reflexionen. Wir werden das morgen sehen, wenn ich anfange, einmal die Dialektik der Aufklärung zu erörtern, wie stark hier diese zeitgeschichtlichen Überlegungen dann zurückgehen in die Geschichte und in die Ursprünge des okzidentalen Rationalismus überhaupt. Danke. Thank you.